Wir wollen unserem wohlinformierten Stefan noch weiter etwas auf die Finger sehen. An Ort und Stelle hat er sich ja angeblich die Kenntnis vom damals herrschenden Waldensertum verschafft. Seine Schilderung des französischen Waldensertums ist nun ebenso interessant wie verblüffend. Er berührt sich hierbei eng mit einer anderen Quelle, nämlich einer anonymen Aufzeichnung bei Martene und Durand. Eine ganz eigentümliche Schilderung der Waldenser findet sich in den beiden Werken des Stefan und des Anonymus. Die beiden Quellen stammen aus Frankreich, aber sie geben ein Bild, das mit dem sonst über die französischen Waldenser überlieferten nicht stimmt, vielmehr Züge enthält, die sonst teils überhaupt nicht von den Waldensern berichtet werden, teils gerade nicht von den französischen, sondern von der lombardischen Abteilung der Sekte, speziell ihrer österreichischen Verzweigung, Seite 166. So zuverlässig und übereinstimmend sehen also die unzweifelhaft echten Berichte der katholischen Schriftsteller über das mittelalterliche Sektenwesen aus. Was nun im Besonderen die Stiftung der Waldenser Sekte durch einen Lyoner Bürger Valdes betrifft, so ist zu sagen, dass dieser angebliche Sektenstifter eine total erdichtete Person ist. Diese Annahme wird schon nahegelegt durch den soeben skizzierten allgemeinen Befund der gefälschten Ketzerüberlieferung. Ersichtlich läuft ja das Bestreben der Berichterstatter darauf hinaus, den Gegnern der katholischen Hierarchie in Sachen des Glaubens und der Lebensumstände irgend beliebige Ketzereien anzudichten in der Absicht, das eigentliche, wahre Wesen des mittelalterlichen Ketzertums der Nachwelt zu verhüllen. Die Erdichtung der Persönlichkeit eines Petrus Valdes ergibt sich aber auch aus speziellen Punkten der gefälschten Überlieferung. Vor allem macht uns der Umstand stutzig, dass der angebliche Stifter nach seinem ersten Auftreten gar nicht mehr in der Geschichte als vorhanden und wirksam erscheint. Was aus ihm geworden ist, wo er später gelebt, wo er gestorben ist, er soll um 1217 verstorben sein. All die Umstände sind unbekannt, beziehungsweise sind völlig sagenhaft, wie auch die Forschung zugestehen muss. Aber schon Flate bemerkt mit Recht, hätte eine ganz große Gesellschaft der Ketzer ihm ihren Ursprung verdankt, so würden wohl Daten aus seinem Leben sich erhalten haben, so gut wie von anderen Heresiarchen. Seite 267. Ganz sicher, sogar würden sich solche Daten von Valdes fernerem Leben erhalten haben. Denken wir nur noch einmal an Stefan von Bourbon. Bei seinen Nachforschungen in Lyon wenige Jahrzehnte nach dem mutmaßlichen Tode des Valdes hätte Stefan mit Leichtigkeit weitere Hauptdaten aus dessen Leben ermitteln und in seiner Schrift, die doch die Bekehrungsgeschichte so genau schildert, unterbringen können. Doch Stefan hatte vielleicht kein sonderliches Interesse an Valdes späteren Lebensumständen. Dann gab es aber auch andere Leute, die solches aufs Höchste interessierte, nämlich die Waldenser selbst. Hätte Valdes ihre Sekte gegründet, so ist gewiss sein Andenken, seinen ganzen Lebenslauf, wenigstens in den Hauptereignissen und Daten würden die Gläubigen über Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg getreulich im Gedächtnis verwahrt und überliefert haben. Aber gerade die Waldenser selbst wissen nichts von einem Stifter Valdes und haben sich immer gegen die angebliche Stiftung ihrer Sekte durch einen Valdes gesträubt. Warum sollten sie ihren Stifter, wenn es ihn gegeben hätte, so energisch verleugnen? Das hängt mit der tendenziösen Fälschung ihres eigenen Schrifttums zusammen, sagt man. Die Waldenser wollten durch ihr verfälschtes Schrifttum den Anschein erwecken, dass sie schon lange Jahrhunderte hindurch evangelische gewesen seien, dass sie schon lange vor Luther das reine Evangelium verkündet hätten. Nun, das hätten sie behaupten können, ohne ihren einstigen Stifter zu verleugnen. Denn Valdes soll im 12. Jahrhundert gelebt haben, und gaben die Waldenser die Stiftung durch diesen Valdes zu, so war an ihrer Angabe, ihre echt evangelische Gemeinschaft bestände schon Jahrhunderte vor Luther, nichts gefährdet und gemindert. Im Gegenteil, gerade ein Hinweis auf ihre Stiftung durch den bekannten Petrus Valdes aus dem 12. Jahrhundert hätte ihre Angabe von dem jahrhundertelangen Bestehen ihrer Sekte vor der Reformation ein bedeutendes Gewicht gegeben. Verlegten sie dagegen ihren Ursprung ins allgemein Ungewisse, trotzdem sie ihren historischen Valdes hatten, so erweckten sie selbst ganz unnützerweise von vornherein berechtigte Zweifel an ihren Aussagen. Nun wussten aber die Waldenser tatsächlich nichts von einem Stifter Valdes, also mussten sie wohl oder übel ihren Ursprung ins zeitlich Ungewisse zurückschieben. Erst in einer Schrift vom Jahre 1395, deren Verfasser Petrus von Pillichdorf ist, taucht zum ersten Mal die Nachricht auf, jener Valdes habe mit Vornamen Petrus geheißen. Dass dieser Name wohl mythisch sei, vermutet auch Diekhoff, Seite 342. Aber dieser Pillichdorf weiß noch etwas Mythisches zu berichten, nämlich, dieser Petrus habe seinen Namen erhalten nach einem sagenhaften Orte Walden oder Waldo, gelegen an der Grenze Frankreichs. Pillichdorf nennt zudem seinen Petrus nie Waldus oder Waldo, sondern immer Petrus Waldensis, das heißt Petrus der Waldenser. Somit ergibt sich, jemand, der 1395 über die Waldenser schreibt, also doch auch Erkundigungen über diese Sekte und ihren Stifter eingezogen hat, erfährt über ihn Märchendinge, oder vielmehr, er erdichtet über ihn Märchendinge. Schon damals also müssten die Waldenser ihren Stifter oder doch wenigstens alle seine wahren Lebensdaten verleugnet haben, trotzdem in so früher Zeit gar keine Veranlassung vorlag, ihr eigenes Schrifttum im dogmatisch-reformatorischen Sinne umzufälschen. Es ist nicht nötig, noch weitere quellenkritische Stichproben vorzunehmen, um zu erkennen, dass die spätmittelalterliche Ketzergeschichte gefälscht worden ist. Das Generalcharakteristikum aller gefälschten Überlieferung, der absichtliche Widerspruch und das absichtliche Dunkelmunkel, tritt schon in diesen wenigen Beispielen klar an den Tag. Von vornherein übrigens waren diese charakteristischen Fälschungsbefunde in den Quellen der Ketzergeschichte zu erwarten, denn wir befinden uns ja bezüglich der heretischen Überlieferung in der wohlbekannten Sphäre der gefälschten mittelalterlichen Geschichte überhaupt. Dass die gesamte Geschichte des Mittelalters, einbegriffen also auch die Geschichte des Ketzertums, planmäßig gefälscht wurde, habe ich mit etwa einem Dutzend Hauptbeweisen in meinen früheren Arbeiten unumstößlich dargetan. Unsere kritische Betrachtung der Quellen des spätmittelalterlichen Ketzertums hat also das bereits feststehende Ergebnis nur erneut erhärtet. Mit solcher allgemeinen Bestätigung dürfen wir uns jedoch nicht zufrieden geben. Die kritische Hauptarbeit an der Ketzergeschichte ist nämlich von uns noch gar nicht in Angriff genommen. Sie steht noch aus. Erst im folgenden Kapitel wird das eigentliche Zentralproblem der Ketzergeschichte bloßgelegt und einer kritischen Prozedur unterworfen werden. An dieser Stelle nur noch eine Vor- und Nebenfrage. Wenn die Geschichte des Ketzertums von den Vätern der Aktion in Korrektur genommen wurde, wie tief erstrecken sich da die Fälschungsfäden und Herde in die Masse der Überlieferung hinein? Um es kurz zu sagen, die Verfälschung im Gebiete der Ketzergeschichte geht hinab bis auf den Kern der Dinge. Alle Hülle der heretischen Überlieferung besteht aus Fälschungsschichten, nur der Kern birgt historische Wahrheit. Historisch wahr betreffs der ganzen mittelalterlichen Ketzergeschichte ist nur, dass es im Spätmittelalter tatsächlich Ketzer gegeben hat. Menschen nämlich, die im Gegensatz zur offiziellen Kirche standen. Alles das aber, was in den Quellen über die bestehenden Ketzergemeinschaften, über ihre Gruppierung und Einteilung, über ihre Ursprünge und Namen, über ihre Gebräuche und Lehrmeinungen berichtet wird, stellt ein unentwirrbares Bündel von Wahrheit und Dichtung dar. Die Väter der Aktion hatten schwerwiegende Gründe, über das wahre Wesen des Ketzertums der Nachwelt Sand in die Augen zu streuen. Ja, ich darf hier schon mehr andeuten. Die Hauptursache der Fälschungsaktion lag in der Nötigung, gerade die wahre Geschichte der Ketzerei in erster Linie aus der Welt zu schaffen und an ihre Stelle eine zweckentsprechende, gefälschte Überlieferung einzuschmuggeln.